Der Russe hatte sich das sehr klug überlegt. Indem er zunächst Deutschland wirtschaftlich auf allen Gebieten entgegenzukommen trachtete, legte er die letzte Hand an seine gewaltige Rüstung und versuchte er nun dummdreist, die Einkreisung zu beginnen. Herr Molotow ließ durchblicken, dass doch mit Deutschland weiterhin ein sehr gutes Einvernehmen möglich sei, wenn wir die Augen schließen würden bei einem zweiten Angriff auf Finnland. Das bedeutete die endgültige Vernichtung Finnlands. Darüber hinaus selbstverständlich würde der Russe sofort auf die schwedischen Erdfelder übergegriffen haben und sich die Häfen, die eisfreien, gesichert haben, die er von jeher suchte. Auf der anderen Seite her wollte er Rumänien für seine Einflusssphäre erklären, das heißt, wollte er Rumänien nehmen, das rumänische Öl, dabei mit einstecken, von Rumänien über Bulgarien, den Balkan durchdringend, wenn ich von dem tapferen Finn absehe, der selbstverständlich auch ganz besonders geeignet ist, gegen den Russen zu kämpfen. Aber immerhin ein viel zu kleines Volk, um den Russen aufhalten zu können. Auch unsere anderen Bundesgenossen, für sie ist dieser Kampf dort drüben doppelt schwer. Sie sind unendlich weiter noch von ihrer Heimat entfernt. Das Klima ist ihnen völlig ungewohnt. Da ist es sehr schwer zu kämpfen. Aber vor allen Dingen, so viele natürliche Hindernisse fielen weg, dass nun der Russe da und dort wieder durchstoßen konnte oder auf ganz schwache deutsche oder andere verbündete Abteilungen stieß. Er hatte ja das Letzte herbeigeholt. Er fasste alles zusammen, um überall nun, wo ihm irgendwie die Gelegenheit günstig erschien, uns anzufallen. Ich bin aber der Überzeugung, das ist auch das letzte Aufgebot. Das sind für ihn alles nur Lebewesen, die er zur Durchsetzung seiner Ziele braucht. Diese Führung ist brutal bis zum Äußersten. Und trotzdem, wir haben sie bisher geschlagen, werden sie auch wieder schlagen. Es gilt jetzt und kommt darauf an, seinen Plan in den Besitz seiner Rohstoffgebiete zu setzen, wie er selber schreibt, zu vereiteln und ihn zurückzuschlagen. Und das geschieht auf der ganzen Linie. Und aus all diesen gigantischen Kämpfen ragt nun gleich einem gewaltigen, monumentalen Bau Stalingrad, der Kampf um Stalingrad heraus. Es wird dies einmal der größte Heroenkampf gewesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte abgespielt hat. Was dort jetzt unsere Grenadiere, Pioniere, Artilleristen, Flakartilleristen und wer sonst in dieser Stadt ist, vom General bis zum letzten Mann, wer da jetzt kämpft gegen eine gewaltige Übermacht, um jeden Block, um jeden Stein, um jedes Loch, um jeden Graben, immer wieder kämpft, ermattet, erschöpft. Wir kennen ein gewaltiges, heroisches Lied von einem Kampf ohne Gleichen. Das hieß der Kampf der Nibelungen. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand, löschten den Durst mit eigenem Blut, aber kämpften und kämpften bis zum Letzten. Ein solcher Kampf tobt heute dort, denn ein Volk, das so kämpfen kann, muss siegen. England hat Europa nie verstanden. England war nie fähig, für Europa einzutreten. England hat sein Imperium gehabt, das wir ihm gegönnt haben zu allen Zeiten. England war nie eine Macht, die für europäische Interessen mit eigenem Blute auf dem Plan erschien. In diesem Augenblick aber übt England den gewaltigsten europäischen Verrat aus, den gewaltigsten Verrat am ganzen Schicksal des Abendlandes. Aber, meine jungen Soldaten, umso stolzer und freudiger muss das Herz in eurer Brust jetzt schlagen, einem solchen Volk, einer solchen Wehrmacht angehören zu dürfen. Und es ist schon ein wunderbares Gefühl, das über einen kommt. Ein königliches Gefühl, wenn man plötzlich weiß, hier ich in meinem Volke, ich und mein Volk sind jetzt der große, gewaltige Garant. Der Garant dafür, dass Deutschland Europa bestehen kann. Deutschland ist der Garant für das europäische Schicksal geworden. Für seine Freiheit, für seine Kultur und für sein Leben. Und das ist der höhere Sinn dieses Opfers. Und dieses Opfer, meine Kameraden, ist ja etwas, was von jedem von euch zu jeder Stunde und an jedem Ort ebenfalls gefordert werden kann. Und jeder von unserer gewaltigen Millionen Wehrmacht, wo immer er kämpft, wenn er mal schwach werden sollte, denke er an die Kämpfer von Stalingrad und er wird auch hart und eisern werden. Vergesse ja nicht, dass zu den vornehmsten Grundlagen des ganzen Soldatentums neben Kameradschaft und Pflichttreue vor allem die Opferbereitschaft immer gegolten hat. Es hat immer kühne Männer gegeben, die sich geopfert haben, um etwas Größeres für die anderen zu erreichen. Hätten die Kämpfer von Stalingrad nicht diesen heroischen Kampf auf sich genommen, hätten sie nicht diese 60, 70, 80 russischen Divisionen auf sich gezogen, wären die damals mit durchgebrochen. Der Russe hätte voraussichtlich damals sein Ziel erreicht. Jetzt kommt er zu spät. Der deutsche Widerstand ist organisiert, konnte organisiert werden. Die neuen Linien sind gefestigt, aber sie konnten nur gefestigt werden, weil dort draußen in diesem Trümmerfeld dieser Stadt Helden kämpften und noch kämpfen. Und wenn es nur noch wenige sind, solange ein Deutscher steht, weiß der Russe, wird gekämpft. Und nichts kann er wegziehen. Er muss dort bleiben, denn dieser Widerstand ist immer noch ein gigantischer. Meine Soldaten, die meisten von euch werden von einem ähnlichen Beispiel in der großen, gewaltigen Geschichte Europas gehört haben. Wenn auch damals die Zahlen klein waren, so gibt es letzten Endes doch keinen Unterschied zur Tat als solcher. Wenn ihr denkt, Jahrtausende sind vergangen und vor diesen Jahrtausenden, da stand in einem kleinen Engpass in Griechenland ein unendlich tapferer und kühner Mann mit 300 seiner Männer, stand Leonidas mit 300 Spartiaten. Aus einem Stamm, der wegen seiner Tapferkeit und Kühnheit bekannt war. Und eine überwältigende Mehrheit griff immer wieder aufs Neue an. Der Himmel verdunkelte bei der Zahl der Pfeile, die abgeschossen wurden. Auch damals war es ein Ansturm aus dem asiatischen Osten, der sich hier an nordischen Menschen brach